Und sie schwören bei Allah, dass sie für wahr zu euch gehören, während sie nicht zu euch gehören, sondern sie sind Leute, die ängstlich sind.